Hallo Frau Bausen, ein junger Mann, um die 30 mit einem Tubus und Bülow-Drainage links. Sie können auf jeden Fall Ihren zweiten...